Kleinwächter, der in der AfD keine Mehrheiten mehr gewinnen wird, kam zu diesem Ergebnis nach der bereits erwähnten Lektüre von Krahs Buch »Politik von Rechts – Ein Manifest«, das schon im Kapitel über die Russland-Beziehungen verstörende Einsichten aufzeigt. Der Titel von Kleinwächters Rezension darüber, die er auf seiner Webseite vor dem Parteitag in Magdeburg, auf dem Krah zum Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl gewählt wurde, veröffentlicht hat, ist eindeutig: Krahs Politik von Rechts und die Antidemokratie Chinas. Kleinwächters Meinung nach will Krah die liberale Demokratie durch die Herrschaft jeweils einer Partei ersetzen, die sich als alleiniger Vertreter des Volkes sieht. Das bedeutet, den Menschen schützen weder Menschenrechte noch die Verfassung vor dem Zugriff des Staates. Zitat: Es ist wenig verwunderlich, dass insbesondere die Menschenrechte im Fokus von Krahs und Chinas Kritik stehen. Die chinesische Führung hat Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslager gesteckt und foltern lassen. Müller, Pfaff. Er wehrt sich aber jeglicher Kritik daran. Die Einlassung des chinesischen Außenministers Qin Gang, dass jeder Staat seine eigenen Gegebenheiten und kulturellen und historischen Hintergründe habe und es deswegen bei den Menschenrechten keine einheitlichen Standards in der Welt geben könne, Heide Gusbett, findet sich auch bei Krah. Die politische Rechte muss aber nicht nur auf eine dezentrale Interpretation der Menschenrechte drängen, sondern auch die Unvollständigkeit des Konzepts herausstellen, indem sie auf die eigenen Rechte von anderen Organisationsebenen zwischen dem Individuum und der Menschheit verweist. Rechte der Familie, der lokalen Gemeinschaft, des Volkes. Menschenrechte sind nicht absolut, sondern im Kontext der Gesellschaft zu definieren. Zitat Ende. Dann legt Krahs Parteifreund nach, Zitat: Krah erteilt also unveräußerlichen Menschenrechten, etwa dem Recht auf Leben, auf Heirat oder eine Familie, sowie dem Schutz vor ungerechtfertigter Strafverfolgung und Folter, eine Absage, weil diese im Kontext der Gesellschaft zu definieren seien. Zudem entzieht Krah dem Individuum den Status als Rechtssubjekt, den es sich künftig mit anderen Organisationsebenen, etwa des Volkes, teilen muss. Wenn jedoch der Staat aufgrund des Mythos der Verfassung vorgeht, die staatlichen Institutionen selbst politisiert sind, der Rechtsstaat und seine Schranken der Verhältnismäßigkeit abgeschafft sind und dann auch noch dem Individuum keine individuellen Rechte zuteil werden, fällt Politik von Rechts hinter die Errungenschaften der Aufklärung zurück und erschafft nichts anderes als einen brutalen Führer- und Gewaltstaat, dessen Entstehung die Menschenrechte ja immer verhindern sollten. Zitat Ende. Das Ergebnis ist für den AfD-Bundestagsabgeordneten Kleinwächter nichts anderes als ein totalitärer Staat nach dem Beispiel der chinesischen KP. Norbert Kleinwächter hat in der AfD, wie erwähnt, kaum noch Freunde. Die Krahs und Höckes und Krupallas haben sich durchgesetzt und genießen die Rückendeckung der China-Freundin Weidel. Während die AfD 2024 und 2025 auf Wahlsiege hofft, wird Kleinwächter kaum mehr einen Listenplatz für den nächsten Bundestag ergattern können.